Hallo Leute, guten Morgen. Ich wollte sprechen über die Situationen aus dem Inhalt zu den Medien, aus dem Inhalt zu das Netz und die Kompetenzen und die Bedeutung zwischen diesen. Ich glaube, dass der Unterschied stehen in bei der ersten. Werde an den offenlegten Leben befestigt und ihre Ausnahmen nicht nach bleiben zu verschmutzen. Und in der letzten gibt es keine andere Linie als die der ersten Platz. Die Sterne beklagen sich häufig über die Listeren, dass sie falsche Nachrichten erzeugen, bis sie eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen und sie nicht erkennen, dass sie dadurch etwas zu essen bekommen. Wir können nicht in beidem verallgemeinern, aber es gibt keinen Platz, sodass keine offenlegte Linie die Wahrheit in den Inhalten beider schwammt. Es ist wahr, dass es eine Verbrechen im Internet gibt, aber es gibt Möglichkeiten zu entsprechen. Und auch in solchen Medien, aber die aufrechte Linie erlaubt es ihnen nicht zu erkennen. Na gut, es ist alles für heute. Dankeschön und guten Morgen.